Die Teilnehmer an dem 5. internationalen Festival für die Lobpreisung der Kostenmenschen von Baek Do-san besuchten am 17. August das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg. Außerdem besichtigten sie das Monument der Zuziedologie und den Schülerpalast Man Yongdae usw.